Der ständige Berater des Geschichtsinstituts der Japan-Koreaner, Oh Hyung-jin, veröffentlichte am 13. April anlässlich des 105. Geburtstages des Präsidenten Kim Il-sung einen Artikel, in dem er ihn dafür würdigte, die in der Welt beispiellose Einheit zwischen dem Führer und den Landsleuten im Ausland zustande gebracht und das Leben der Japan-Koreaner sinnvoll gemacht zu haben.